Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die diensthabende Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, alles in Ordnung, Frau Doktor. Okay, zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Ja, mein Name ist Anna Röhre. Anna Röhre. Röhre. Anna Ja. Röhre. Frau Röhre, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, A-Doppel-N-A und R-O-Umlaut Ö-H-R-E. Ja. Okay, Röhre. Ja. Frau Röhre, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 34, Frau Doktor. 34, okay. Wann sind Sie genau geboren? 24.9.1990. 24.9. Ja, 1990. 90, okay. Und wie groß Sie sind? Ich bin 72 Kilogramm. 1,71 Meter groß. 1,71 groß und wie viel wiegen Sie? 72 Kilogramm. 72 Kilogramm, okay. Wie heißt Ihre Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Frau Graf. Graf. Ja. Double F Ende oder Ja, ein. double F. GRA double F. Ja. Okay. Danke schön. Vielen Dank für diese Informationen, Frau Röhre. Und was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, ich habe Rötung bemerkt in meinem, ja, im Bereich des rechten Kniegelenk habe ich Rötung und Rötung. fühle ich mich, ja, fühle ich mich müde. Ich fühle mich erschöpft, ich kann sagen. Und ja, seit 4 Tagen habe ich Rötung bemerkt. Auf äußere Seite im Bereich des rechten Kniegelenk habe ich bemerkt. Okay, haben Sie nur eine Rötung oder Ja, eine Rötung habe ich bemerkt. eine Rötung? Okay, Ja. wie groß diese Rötung? Ja, das ist 4 Zentimeter Radius Groß? groß, ja, 4 Zentimeter groß, ich kann sagen. Das ist Okay. wie runde das ist. Bir okay. Wie runde. Mittel ist hell rot und die runde Rand ist dunkelrot. Das ist Okay, Rand dunkel. ja dunkelrot. Ja. Denken Sie, dass denken Sie, hat sich diese Rötung vergrößert oder Nein, nein, seit 4 Tagen das gleich, ich kann gleich? sagen. Ja. Okay. Gibt es und wissen Sie, gibt es wissen Sie es es eine bestimm einen bestimmten bestimmten Auslöser für diese Rötung gibt? Ja, vor 5 Tagen habe ich im Wald gewandert. Vor 5 Tagen. Ja, Okay. vor 5 Tagen und ich hatte ein Schmerzen. Mir ist aufgefallen beim Laufen im rechten Seite des Kniegelenks und aber ich habe kein etwas bemerkt, ein Insekt oder. Und nach dem Schmerzen hatte ich das Rötung bemerkt. Okay, aber haben Sie keine Insekt bemerkt? Ja, ich habe nicht gesehen. Nur habe ich Schmerzen. Mir ist aufgefallen. Dann Rötung habe ich bemerkt. Okay, Ne, haben Sie nächste Tag. Schmerzen jetzt? Kopfschmerzen oder? Ja, habe ich Kopfschmerzen. Ja, fühle ich mich abgeschlagen Und fiebrig auch. Und Fibrik. mein alle gelenke sind schmerzhaft. Ich habe Gelenkschmerz im alle gelenke, ich kann sagen. Und ich fühle mich fiebrig. Hatten Sie hat haben Sie Ihre Körpertemperatur gemessen? Ja, heute Morgen mein Körpertemperatur war 37,9. Ich habe Nein. nur heute gemessen und es war 37,9. Okay, wie stark sind Ihre Kopfschmerzen von auf Yani nicht schlimm, einer ama Nischli? nicht schlimm. Nicht schlimm, ama vielleicht drei oder vier, nicht schlimm, aber ich fühle seit 3 Tagen Kopfschmerzen und ich fühle mich nicht gut, Frau Doktor. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Ja, ich habe im alle Gelenken Schmerzen, ich weiß Nein, nicht ob. Kopfschmerzen, ich meine. Ja, ich fühle im Nacken, im Schulter auch, das ist Strahlen oder nicht, ich weiß nicht. Ich habe im alle Okay. Gelenke Schmerzen. Okay, könnten Sie Ihren Nacken vorbeugen? Ja, ich kann vorbeugen, aber ein bisschen schmerzhaft. Ja, Ein bisschen mein Schmerzhaft. Nacken habe ich im Nackenschmerzen im Fühlen Lendenbereich. Sie sich, okay. Fühlen Sie sich ein Nackenstiff, Steifigkeit, Nein, nicht stiff. Nein, nicht stiff, nur aber Schmerzen. schmerzhaft. Ja. Okay. Okay. Ja, ich verstehe. Haben Sie auch, ist Ihnen übel? Ein bisschen ja, habe ich ein bisschen Übelkeit. Okay, hatten Sie Erbrechen? Nur habe ich nicht erbrochen. Okay. Haben Sie Sie haben Fieber, aber haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein, ich weiß, gestern Abend hatte ich einmal, aber Schüttelfrost habe ich nicht. Hatte ich nicht. Okay. haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zu genommen? Nein, nein, ich bin immer gleich. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, heute ist nicht gut. Ich möchte nicht essen heute. Mhm. Schlafen Sie gut? Ja, wegen vielleicht Schlagenheit oder Abgeschlagenheit gestern Abend, ich könnte nicht gut schlafen. Okay, ich verstehe. Ist alles in Ordnung beim Wasserlassen und Stuhlgang? Ja, alles in Ordnung. Mhm. Ja, okay, es freut mich, sehr gut. Gibt es in Ihrer Umgebung jemanden mit ähnlichen Beschwerden? Nein, nein, nur habe ich, ja. Okay, haben Sie Husten? Habe ich kein Husten. Okay, oder Schnupfen oder Halsschmerzen? Ja, ich fühle im ganzen Körper Schmerzen, Mhm. Halsschmerzen auch ein bisschen, aber nicht genau oder Nicht besonders. Halsschmerzen. Ja. Okay. Frau Röhre, ja, ich verstehe. Sind bei Ihnen irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Ja, seit 7. Lebensjahr leide ich an Typ 1 Diabetes. Okay. Deswegen ja, nutze ich Insulinpumpe. Insulinpumpe. Ja. Und Okay. Mhm. ich messe mein Blutzucker regelmäßig mit einem Blutzucker Sensör, Glukossensör, ja. Okay, Glukosensör. Meinen Sie in Glukospumpe oder das Ja, ein sie sind zusammen. Zam. Wenn meine Glucose ist hoch, habe ich eine Nachricht von Insulinpumpe und das Aha. ist regelmäßig kontrolliert wird. Okay. Ist Ihr Blutzucker gut angestellt? Ja, gut angestellt. Okay. Noch etwas? Haben Sie andere Erkrankungen? Ja, leider seit 8 Jahren Migräne auch. Migräne. Okay. Ja. Nehmen Sie Medikamente gegen Migräne ein? Manchmal nehme ich Ibuprofen, manchmal Aspirin nehme ich, wenn ich Schmerz habe. Okay. Wissen Sie die Dosierung dieser Medikamente? Nein. Nein. Manchmal nehme ich nicht regelmäßig. Ja. Okay. Kein Problem. Wurde sie schon mal operiert? Würde sie schon einmal operiert? Ja, vor 12 Jahren, ja, wegen Leistenhernie wurde ich operiert. Okay, das war komplikationlos. Ja, Gott sei Dank. Noch etwas? Andere Nein, Operation? ich habe einmal ich wurde operiert. Okay, sind Sie Raucherin, Frau Röhre? Ja, seit 10 Jahren rauche ich 15 Zigarillo. Zigarillo. Ja, Zigarillo, Zigarillo. was meinen Sie? Das ist eine Zigarillo ist kleine Zigarette. Klein Kleine Zigarette. Zigarette. Ja. Klein Zigarette, okay. Ja, das heißt Zigarillo, ja. Ja, ich habe erst einmal gehört. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke gerne jeden Tag ein oder zwei Gläser Wein. Rotwein. Okay. Mein Freund hat mir empfohlen zu trinken. Das war sehr gesund, hat mir gesagt. Deswegen trinke ich jeden Tag ein oder zwei Gläser Rotwein. Okay, ich habe keine Comment machen über dieses Subject. Okay, hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, nein. Nein. Okay, sehr gut, es freut Ja, mich. das ehrlich zu sagen, ich möchte das Frage nicht antworten über Rauchen. Rauchen oder Drogen? Drogen, ja, Drogen rauchen. Okay. Ja. Okay. Ja, ich verstehe. Und treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich treibe regelmäßig Sport. Ich schwimme gerne. Zweimal pro Woche schwimme ich. Okay, Frau Röhre, wir haben Drogen Anamnese Fragen gestellt. Drogen kann Ihre Beschwerden verschlichtert oder mit einige Medikamente integrieren. Deshalb wir fragen diese Anamnese stellen. Über Drogen, oder? Wo Drogen alle noch Ja, sind. das ist private Sache für mich. Ich möchte nicht mitteilen. Alle Informationen bleiben nur Sie und mir. Ja, das ist sehr, sehr wichtig für uns, Datenschutz, wissen Sie. Deshalb möchte ich diese Informationen geben. Bitte. Ja, das ist sicher. Sie haben Informationen nur zwischen uns, Sie haben gesagt, richtig? Ja, Sie wissen uns. Ich kann sagen, Okay, aber dann teile ich mit. Ehrlich zu sagen, rauche ich zweimal Marihuana, zweimal pro Woche. Ich habe Ja, viel was? Stress. Ich habe Ja. viel Stress, Frau Doktor. Ja, deswegen ich rauche zweimal Joint pro Woche. Okay, ja, ich verstehe. Dankeschön. Aber das ist privat. Okay. Ich bitte Sie, um mit anderen Menschen nicht zu Nein, teilen. nein. Weil Ja. das ist sehr wichtig für mich. Ja, sie kann sicher sein. Okay. Und was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Friseurin, Frau Doktor. Aber Yüzü. seit 3 Tagen kann ich nicht arbeiten, wegen meinen Schmerzen und fühle ich mich nicht gut. Okay. Leben Sie allein oder mit jemandem? Sind Sie verheiratet oder haben Sie einen Partner? Ich bin ledig und ich wohne allein. Okay. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin ledig und ich habe keine Kinder. Okay. Haben Sie, sind Sie allergisch gegen etwas? Nein, habe ich keine Allergien. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja. Ich habe alle Impfungen gehabt. Okay, waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, war ich vor 5 Tagen in Frankreich. Wir haben eine Waldlaufwanderung gemacht in Frankreich, ja. Frankreich. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen beim Vater oder bei Ja, der meine Eltern sind ganz gesund. Sie sind nicht alt. Mein Vater ist 55 und meine Mutter ist 53, deswegen sie sind ganz gesund. Okay, haben Sie Geschwister? Ich habe, ja, wir sind 3 Geschwister. Ich habe 2 Schwestern. Mein kleinste Schwester leidet an Down-Syndrom. Ja, es tut mir sehr leid zu hören. Aber ist sie gesund jetzt? Ja, nicht, ja, körperlich gesund, Organisch. aber seelisch ein bisschen problematisch. Wissen Sie, das ist sehr stressig für meine Mutter und für uns auch. Ja, okay, verstehe. Das ist eine sehr schwierige Situation. Frau Röhre, haben Sie regelmäßig Regelblutung. Ja, ja. mein Periode sind ja regelmäßig. Regelmäßig, okay. Wann war Ihre letzte Periode? Ja, vor 15 Tagen. 15 Tagen. Könnten Sie schwanger sein? Nein, nein, ich habe Verhüten? ich Ja, verhüte mich, ja. verhüten Sie. Okay. Gehen Sie regelmäßig zu Ihrem Frauenarzt oder Ihrer Frauenärztin? Ja, Frauen. letztes Jahr habe ich besucht meine Frauenärztin Alles und ja, in alles. alles in Ordnung. Ordnung hat mir gesagt, ja. Okay. Ich, Frau Röhre, ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen? Oder haben Sie Ja, Anfragen? Frau Doktor, habe ich Angst natürlich. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich fiebrig. Ich kann nicht gut schlafen. Habe ich ein, ja, Rötung? Was ist das? Ich weiß nicht. Ist das Yok. gefährlich oder was habe ich, Frau Doktor? Ja, ich verstehe Ihre Sorge, Frau Röhre. Ja, ich weiß, dass es schwer ist. Aber momentan gibt es keinen Grund für Sorge. Es ist noch zu früh, um etwas Genaueres zu sagen. Ich habe eine Vermutung und um meine Vermutung zu bestätigen, muss ich einige Untersuchungen durchführen. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und einige Laborparameter überprüfen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann ich etwas Genaueres sagen. Ich möchte Sie bitten, noch ein wenig Geduld zu haben. Bitte warten Sie mehr in Untersuchungsraum und ich werde gleich zu Ihnen kommen. Okay, Frau Doktor. Danke Ihnen. Ja, ist mein Rötung ansteckend oder ich möchte fragen. Nein. Ansteckend, Ja. ja, ist das Ich war gefährlich für mich? andere Personen. Ja. Ja. Ich denke, das ist nicht gefährlich und ansteckend. Aber ich werde alle notwendigen Untersuchungen und Maßnahmen durchführen. Tamam. Okay, Frau Doktor. Ich danke Ihnen, ja. Okay. Danke Ihnen. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Eine neue Patientin vorstellen. Entschuldigung. Die Patientin heißt Anna Röhre, ist 34 Jahre alt, 1,71 Meter groß und 72 Kilogramm schwer. Frau Röhre stellte sich heute bei uns wegen seit 4 Tagen eine Rötung an rechten Kniegelenk vor. Kniegelenk vor. Der Patient berichtete, dass diese Rötung oder dieser Fleck ist 4 cm groß und schmerzlos. Und sie beschreibt der Fleck als Erythema migrans mit helles Zentrum und Rötung Rand. Gerötete Rand, ja. Dieser Fleck ist vor 4 Tagen nach der einer Wanderung aufgetreten. Der Patient berichtet über auch Sephalgie, Myalgie und Gelenkschmerzen mit Nackenschmerzen auch. Aber die Fragen nach Nacken, ja, Polyarthralgie, ja, das ist richtig. Die Patienten klagte über Sephalgie, Myalgie und Arthralgie mit Nackenschmerzen oder Cervicalgie. Nein. Nackenschmerzen, aber die Fragen nach Nackensteifigkeit wurde verneint. Der Patient verwendet Bepanthen Salbe für diese Rötung ohne Besserung. Eine Besserung. Die Patienten berichtet über auch Fieber 37,9 Grad Celsius sowie Nausea und nächtliche Hyperhidrose. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz und Insomnie. Und der Patient auch habe sehr, sehr und der Patient klagte über auch Fatigue. Und diese Rötung ist juckend. for Erkrankungen, Leidet sie, seit dem Alter von 17 Jahren an Diabetes mellitus Typ 2 und seit 8 Jahren an Migräne. Und die Patienten nimmt bei Bedarf gegen Migräne Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure. Die Dosierung dieser Medikamentes wurden geklärt werden. Sollte geklärt werden. Sollten geklärt werden und der Patient verwendet Insulinpumpe gegen Diabetes mellitus Typ 2. Und der Patient, die Patientin ist vor 12 Jahren aufgrund einer inguinalen Hernie, eine Herniotomie durchgeführt worden. Durchgeführt worden, okay. Und sie ist Raucherin und sie raucht seit 10 Jahren 15 Sigarette, kleine Sigarillo. Zigaretten, kleine Zigaretten, Sigarillo. Zigarillo. Und sie trinkt jeden Tag ein bis zwei Gläser Rotwein. Und der Patient, die Patientin raucht zweimal pro Woche Marihuana, zweimal pro Woche. Und sie berichtete, dass sie viel Stress in Arbeit hat. Sie schwimmt zweimal pro Woche regelmäßig. Und sie arbeitet als Friseurin. Sie ist ledig und lebt allein. Sie hat keine Kinder. Sie ist vollständig geimpft und sie hat keine bekannten Allergien und Reiseanamnese ist unauffällig. In der Familienanamnese wurde angegeben, dass ihr Vater oder ihr Eltern ist gesund. Sie hat zwei Schwestern und eine Schwester hat Down-Syndrome. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Lyme-Borreliose hin. Als Differentialdiagnosen kommen Elüsüpel oder Meningitis in Betracht. Burada bei ihr aynı Zeki gibisin. Nein. Ya. Nein. Nein. Yani ya nein. Nein. Ya o da nein. Okay. Der Patient keine Zeckenbiss oder Insektisch bemerkt. Wie anstecken diese Krankheiten? Wie anstecken, die Symptomen erythema migrans, die Rötung oder die Flecke als erythema migrans und die andere Symptomen wie Kopfschmerzen, Myalgie, Gelenkschmerzen und Wanderung Vorgeschichte sprechen für eine erythema migrans. Aber ja, Erysipelle oder Meningitis können sein. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich folgende Maßnahmen durchgeführt. Zuars werde ich die Patienten Körperli untersuchen. Bei der Körperli-Untersuchung achte ich darauf, ob erythema migrans vorhanden sind. Und ich würde die Patienten neurologische Untersuchung durchführen. Alle Reflexe und auf Nackenstiefkeit kontrollieren. Realitätsel için kontrol edilen Sie? Ja, ich würde Burczynski und Kerning-Zeichen kontrollieren. Dann werde ich Blut abnehmen und großes Blutbild, Entzündungsparameter, BSG, CRP und Nieren- und Laborwerte und Elektrolytes und auch eine Antikörper gegen Berylose bestimmen lassen. Ja. Wir haben gesagt, ich würde Blut abnehmen. Großes Blutbild, kleines Blutbild, CRP, BSG bestimmen lassen. Ich würde großes Welche Fehler bemerken Sie in diesem Satz? Fehler bemerken Sie in diesem Satz? ich würde großes Blutbild und Entzündungsparameter wie BSG, und SRP bestimmen lassen. Nein. Sie haben zuerst nur großes Blutbild, CRP, BSG, Leukozytenzahl bestimmen lassen. Subjekt, modal verb oder andere verb fällt. Ja, Ja. okay. Ich würde einige Laborparameter bestimmen lassen, wie großes Blutbild, Entzündungsparameter und Antikörper gegen Berylose. Und zur weiteren Untersuchungen oder wenn habe ich unklare Befunde über Berylose oder meine Verdachtsdiagnose so ausschließt, wenn meine Verdachtsdiagnose ausschließen, würde ich eine CT des Schädels veranlassen, um die Meningitis oder Meningoenzephalitis auszuschließen. Ich denke, Sie haben wieder falsche Sätze gesagt. Wenn ich meine Verdachtsdiagnose bestätigen. Nein. Wenn ich unklare Befunde, vorhanden, wenn ich unklare Befunde oder ich meine, wenn ich meine Verdachtsdiagnose ausschließen, Ausschließen oder bestätigen? nicht bestätigen, Sie würde denken ich. falsche Verdachtsdiagnose. Ja, ich meine, meine Diagnose ist falsch. Dann würde ich ein CT des Schädels durchführen, möchte ich. Welche Verdachtsdiagnose denken Sie jetzt? Jetzt Berylose. Ja, ich meine, ich habe keine weiteren Untersuchungen. Ich möchte keine weiteren Untersuchungen durchführen als CT oder MRT oder Röntgen. Ich möchte meine Verdachtsdiagnose bestätigen zuerst. Dann gegebenenfalls würde ich andere Untersuchungen durchführen. Welche andere Untersuchungen? CT, zum Beispiel CT Warum veranlassen Sie CT? meningitis, o da meningoencefalitis auslösen. Natürlich, ich denke auch eine Lumbarpunktion, aber das ist nicht meine erste Untersuchung. Diese sind meine erste Untersuchungen. Wurden Sie in diesem Fall Doppelsonographie? Nein, der Patient, ich habe nicht gefragt, aber der Patient habe keine Taubhautgefühl oder Rötung, Überwärmung oder kalte Haut. Sie hat Rötung. Sie hat Rötung, aber keine anderen Beschwerden. Wie zum Beispiel Überwärmung, Taubhaus, Kribben, Parästhesie oder deshalb ich denke nicht, dass es eine Stenose oder PAVK oder PAVK. Deshalb das ist nicht meine erste Untersuchung Duplex-Sonografie. Aber gegebenenfalls können wir durchführen, aber nicht jetzt oder nicht zuerst. Welche operative Diagnose würden Sie zuerst veranlassen? Ich habe keine weiteren Untersuchungen. ja. Zuerst, ich habe zuerst werde ich meine Labor-Untersuchungen warten. Antikörper gegen Berylose. Ich möchte Antikörper gegen Berylose sehen. Dann Es dauert 2 Tage. F dauert 2 Tage. Ja. Ja, echt. Serologische Test dauert ungefähr 2 Tage. Okay. Dann ich möchte eine CT des Schädels durchführen. Ja, meinen Sie zuerst als operativ Diagnostik würde ich ein CT des Schädels veranlassen. Ja, Richtig. ich würde. Oder Doppler-Sonografie. Nein. Ja, beide. Beide. Ja, Welche natürlich. terapi ordnen Sie? Ich werde Antibiyose. Ich würde die Patienten ambulant Aber behandeln. Sie haben nicht Siha, Borrelios oder Meningit. Ja, aber sie ist in gutem Allgemeinzustand und ich kenne diese Patienten beim Unkmeschi-Kontrolle überwachen. Deshalb ich denke, diese Patient kann ambulant behandeln. Aber es kann sein, Meningitis. Meningitis Es ist gefährlich und geht sehr schnelle, ja, sehr Meningitis schlimmer. gefährlich und eine eingeschränkte Situation. Ich empfehle Ihnen stationäre aufnehmen, Okay. intravenös Sie Sugen, falsch. Antibiotikum, Analgetikum, Verabreichen. Ja, ich würde eine Antibiose-Therapie beginnen mit Doxycycline. Und nach den 2 Tagen möchte ich den Patienten wiederholen, wieder sehen oder wieder kontrollieren. Dann würde ich eine Lumbarpunktion oder CT des Schädels veranlassen. Aber ich empfehle den Patienten, wenn sie andere Beschwerden, zum Beispiel neurologische Symptome oder andere Symptomen hat, sie sollte schnell in Krankenhaus zu gehen. Was empfehlen Sie die Patienten? Gewöhnlich leben. Ja, ich empfehle den Patienten lange Hose und lange Schürze tragen. Und wenn sie eine in Säcken an der Körper bemerkt, schnell ins Krankenhaus zu gehen. Empfehlen Sie bei der Patientin Zika-Impfungen? Ja, der Patient gerne Wanderung, deshalb ich kann diese Patienten Säckenimpfung. Ja. Okay, vielen Dank, Herr Kollegen. Bitte warten Sie auf uns. Okay. Wir haben heute einen neuen Patienten, eine neue Patientin aufgenommen. Möchte ich dem, die Patientin vorstellen? Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Es handelt sich um Hanne Röhre. Sie ist 34 Jahre alt und 72 Kilogramm schwer und 1,71 Meter groß. Die Patientin stellte sich heute bei uns bestehende Einzellen Flecken am rechten Kniegelenk vor. Wegen. Ah, wegen. Stellte sich heute bei uns wegen. Wegen unuttum. Wegen, ja. Wegen bestehende Einzellen Flecken am rechten Kniegelenk vor. Die Patient berichtete, dass sie vor 5 Tagen diese Flecken nach einem langeren Wandern bemerkt hat. Der Flecken ist dunkelrot am Rund und hell in der Mitte, wie ein Röterring. Der Fleck ist 4 Zentimeter groß. Die Symptome würden mit Asthenie, Myalgie, Sephalgie, Polyarthralgie und Prexi einhergehen. Die Frage nach Unfall, Schwellungen, Juckreiz, Blutung und offene wurde Nackensteifkeit und Stuhlfrost würden verneint. Entschuldigung. Sie hat ähnliche Beschwerden früher nicht gehabt und die einmalige von Bepanthen Salbe hat keine Verbesserung gebracht. Die Frage nach Zeckewissen würde verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz und Insomnie. An Vorerkrankungen nannte sie bestehende Typ 1 Diabetes und seit 8 Jahren an bestehende Migräne. Sie nimmt die Typ 1 Diabetes ist mit Insulinpumpe behandelt. Ibuprofen und Aspirin bei Bedarf ein. Aber die Dosierung sollte geklärt werden. Die Frage nach Allergie wurde verneint. Bei dem Patienten wurde eine Leistenhernie durchgeführt. Bei der Patientin Wurde wurde eine Leistenhernie durchgeführt. wegen Hernie inguinalis eine OP durchgeführt. Bei der Patientin Wegen wegen Hernie inguinalis eine OP. O da herniektomi eine Hernektomie durchgeführt. durchgeführt. Danke schön, Herr Oberst. Rauche seit 20 Jahren sen Sigarillo. Sen Protak. Sigarillo. Sie trinkt jeden Tag ein Glas Wein. Zweimal sie rauche zweimal Joint pro Woche. Oder sie konsumiert. Sie konsumiert zweimal Joint pro Woche. Joint zweimal Zweimal pro Woche, ja. pro Woche. Ja. Im Besuch der familiären Anamnese teilt sie mit, dass der Vater und die Mutter gesund sind. Sie hat drei Geschwister. Ihre kleinste Schwester ist Down-Syndrom. Sie hat Regelblutung. Monatblutung. Sie treibt regelmäßig Sivilme zweimal pro Woche. Sie arbeitet als Friseurin. Sie ledig und wohnt alleine und sie hat keine Kinder. Ich gehe vom Verdacht auf Lyme Borrelios aus, da die Patienten typische Symptome dafür ausweist. Die Patient leidet über Erythema Migrans. Und sie hat Pyrexie, Asthenie, Kopfschmerzen, Polyarthralgie und Myalgie. Das spricht für Lyme Borreliosis. Um meine Aber Herr Kollege, Sie haben gesagt, die Fragen nach Zeke Wissen wurden verneint. Ja, aber die Patient hat nicht Zeckewissen bemerkt. Vielleicht sie hat Zeckewissen, aber sie hat nicht bemerkt, ich denke. Zeke Gewissen ist unklar. Ja, Zeckewissen ist unklar, ja. Als Differentialdiagnose kommen auch Erysipel, Meningitis und in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zunächst die Patientin Vitalparameter überwachen. Dann würde ich die Patientin körperliche Untersuchung bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Schwellungen, Rötung, offene Wunde, Cola im Bein gibt. Danach würde ich Beine Puls abtasten. Ne ben körperliche Untersuchung wäre Laboruntersuchungen sinnvoll, umfassende Diagnose zu gewährleisten. Dabei wurde ich kleine Blutbild, BCG, CRP und Antikörper gegen Borreliose bestimmen lassen. Und danach würde ich eine CT-Schadel durchführen, um mögliche Hirnblutung oder Ödeme auszuschließen. Gegebenenfalls würde ich eine Lumbarpunktion durchführen, um mögliche Meningitis auszuschließen. Und würde ich eine dermatologische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patienten stationäre aufnehmen. Zuerst würde ich einen Venözugang legen, dann Flüssigkeit und Antipyretik und Antibiotik verabreichen. Für antibiotische Therapie sollte ich die Patienten Amoxicillin oder Hochdose Penicillin oder Doxycycline verabreichen. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit dieser geplanten Untersuchung fortfahren, Herr Oberarzt. Okay, ich verstehe Sie. Herr Kollegen, wie können wir Meningitis ausschließen? Ja, ich werde zuerst eine CT-Schadels durchführen, um mögliche Hirnpathologie auszuschließen. Wenn es gibt keine Ausfälle in des Schadels, würde ich eine Lumbarpunktion durchführen, um Meningitis auszuschließen. Gegebenenfalls im körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Kernigzeichen oder Brunsicki-Zeichen vorliegt. Herr Okay. Wie können Sie erysipel ausschließen? Ja, zuerst würde ich den Patienten eine offene Wunde gefragt und der Patient hat typische Erythema migrans. Erysipel Flecke ist anders als Erythema Migrans, Herr Oberarzt. Kennen Sie die Dosierung Doxycyclin? Ja, Doxycyclin ist zweimal 100 Milligramm, total 200 Milligramm täglich. ich weiß, aber ich bin nicht sicher Wie darüber. lange? Eine Woche, Zwei zwei Wochen, zwei Wochen. Wochen. Ja, zwei Wochen. Richtig. Ist das richtig, Herr Ja, ich vermute richtig. Oberast? Okay. 100 Nachdem. Milligramm zweimal 7 oder 2 Wochen. Ja, nach der Prüfung würde ich diese Informationen nachschlagen nachschlagen. beraber. Okay. Okay, vielen Dank, Herr Kollegen. Meine Frage ist fertig. Dankeschön, alles Herr Aber wenn Sie möchten, ich möchte eine Duplex-Sonografie aufklären. Ja, ich Duplex-Sonografie. Ich würde gerne Ihnen Duplex-Sonografie aufklären. Duplex-Sonografie ist eine spezifische Ultraschalluntersuchung mit der wir Blutgefäße, Blutveränderungen oder andere Blutprobleme beurteilen können. Diese Untersuchung hilft uns, Erkrankungen wie Blutveränderungen, Blutgefäß. Blutgefäße Veränderungen, Thrombozen oder andere Blutgefäße Krankungen zu erkennen. Es ist die Untersuchung ist schmerzlos und ungefährlich. Bestimmte Vorbereitung ist nicht erforderlich. Erforderlich. Tragen wir eine Gel auf Haut und Schallkopf darüber. Die Bilder von Gewebe wird gleichzeitig auf einem Monitor dargestellt. Nach der Untersuchung sollte Gibt kann es keine Einschränkungen? ja gibt es keine Einschränkungen und der Patient kann ihre Alltag wie gewohnt fortsetzen. Es wurde keine Nadel und Kontrastmittel benötigt. In manchen Fällen können statt Essen andere Untersuchungen wie zum Beispiel CT oder MRT durchführen oder durchgeführt werden. Aber das abhängig vom aber das abhängig vom Krankbilder ab. Ich bin fertig. Hat diese Untersuchung Komplikationen? Ja, Nein. Duplex-Sonografie oder? Duplex-Sonografie. Ja, es gibt es keine Komplikation, ich denke. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja. Ich würde Ihnen gern eine neue Patientin vorstellen, die ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, bitte. Es geht um Anna Röhre, eine 34-jährige Patientin, geboren am 24.09.1990. Eine 1 Meter 71 groß, 72 Kilogramm schwer. stellte sich bei uns vor aufgrund seit 4 Tagen bestehender ringförmiger Rötung im Kniegelenk rechts, also Erythema migrans, sowie Fatigue. Als Begleitsymptomen liegen Pruritus, Fieber 37,9 Degree vor. Sie habe gegen die Rötung Bepanthen Herr Salbe. Kollege, ich empfehle Sie Kurzersätze, erster Satz, ist ein bisschen Kurse besser. Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit 4 Tagen bestehende Erythema migrans vor. Punkte, dann der Patient berichtete, dass die Rötung bla bla bla bla. Tamam. Ich empfehle. Benim hocama teslim Kurzersätze ist anlatayım da besser ondan immer. şey yapmış. Okay, tamam abi. Sie habe gegen die Rötung Bepanthen Salbe auftragen, aber es hat ihr nicht geholfen. Sie teilte mit, dass sie vor 5 Tagen gewandert sei. Beim Wandern hatte sie Schmerzen im betroffenen Bereich. Jedoch habe sie kein Insektstich bemerkt. O da Zeki, biz sen. Zeke Stich oder Insektstich. Darüber hinaus klagte sie über Polyarthralgie sowie Sefalgie. In der Familienanamnese ist unauffällig bis auf Fieber. Herr Kollegen, ich empfehle Sie auch jetzt vegetativ Anamnese, dann Vorerkrankungen, Medikamente, Allergie, Was empfehlen Sie, Entschuldigung? vegetativ Anamnese, zuerst aktuelle Anamnese, dann vegetativ Anamnese, Vorerkrankungen, Voroperationen, Medikamente, Allergien. Ja. Jetzt, was habe ich gesagt? Ich habe auch Aktuelle vegetativ. Anamnese nach Familienanamnese. Anamnese. Jetzt aktuell Anamnese ist beendet und ich fange Und vegetativ Anamnese. aber Sie haben gesagt, in der Familienanamnese Aa, Entschuldigung, das ist dilim suçum. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Fieber und Fieberinappetenz sowie Insomnie. An Vorerkrankungen leidet sie an Diabetes mellitus Typ 1, die mit Insulinpumpe behandelt, sowie seit 8 Jahren leidet sie an Migräne, die mit gegebenenfalls Ibuprofen und Acetylsalicylsäure behandelt. Bei ihr wurde wegen Inguinal Hernie eine Operation durchgeführt. Allergien und Unverträglichkeiten sind keine bekannt. Sie trinke seit 10 Jahren 15 Zigarillo täglich. Sie Trinke oder raucht? rauche, sie trinke, sie rauche seit 10 Jahren 15 Zigarillo täglich. Sie trinke 1 bis 2 Gläser Rotwein täglich. Sie konsumiere zweimal Marihuana pro Woche. Sie ist ledig, sie lebt allein. In der Familienanamnese fand sich bei der Schwester Down-Syndrom. Sie ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist auffällig. Sie war vor 5 Tagen in Frankreich. Sie habe gewandert. Frauenanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Lyme-Borreliose. Dafür spricht Erythema migrans, Polyarthralgie, Fieber, Fatigue, differenzialdiagnostisch kommen, erysipel, rheumatoide Arthritis, Meningitis in Betracht. Zur Diagnostik würde ich bei der Patientin eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der Untersuchung würde ich zunächst die Vitalparameter erfassen. Anschließend würde ich die Patientin inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Inspektion beurteile ich Erythema migrans. Zur weiteren Abklärung würde ich Blutuntersuchungen oder Laboruntersuchungen durchgeführt, um Blutbild, CRP, BSG, Antikörper gegen Borreliose zu bestimmen. Um eine Neuroborreliose auszuschließen, würde ich gegebenenfalls, natürlich gegebenenfalls, würde ich ein CT-Schadels durchführen. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen. Zuerst lege ich einen venösen Zugang an, venöse Therapie zu ermöglichen. Die Therapie besteht aus zwei Teilen, der Erregerbekämpfung und der symptomatischen Behandlung. Zur Erregerbekämpfung würde ich Doxycyclin 100 Milligramm zweimal täglich verabreichen. Beim Kontraindikationen würde ich Cefuroxim Acetil oder Penicillin verabreichen. Symptomatischen Behandlung gehören fiebersenkendes Mittel, Antipyretikum und ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Ja, das war alles. Herr Oberst. Wie können Sie Meningitis ausschließen? Um eine Meningitis auszuschließen, würde ich körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich auf Brudski und Koenig-Zeichen. Und zur weiteren Abklärung würde ich Lumbalpunktion durchführen. Können Sie so uns Lumbar Punktion Lumbalpunktion ist eine diagnostische Methode, bei dem wir mit einer feinen Nadel Rückenmarkflüssigkeit entgenommen. aufklären? Und wir beurteilen Zellen, wie zum Beispiel Leukozytwerte, Glukoswerte und Eiweiß. Eiweiß Eiweiß. und Erregernachweis in diesem Flüssigkeit. Die Patienten sollten sitzen und ruhig bleiben. Wir können im Bereich der Lendenwirbelsäule zwischen L4 und L5 entnehmen. Und Das dann ist ein Schmerzhefte Untersuchung. Methode. Wir können Beruhigungsmittel oder Lokalanästhesie durch. Vorbereitung oder empfehlen Sie nach der Man Untersuchung? braucht nicht Vorbereitung und nach dem Verfahren kann man Der Patient kann Ihr Alltag wie gewohnt fortsetzen. Aber ich empfehle bei der Patientin viel Wasser trinken, um Sefalie zu vermeiden. Ja, gut. Danke, Herr Robert. Und wie können Sie erysipel ausschließen? Bei der Inspektion können wir erysipel ausschließen, Herr Oberarzt. Erythema migrans ist ein ringförmiger Rötung und dunkel und wir vermuten beim erysipel Überwarmung und Schmerzen. Was ist Unterschied erysipel und erythema Überwarmung migrans? und Typ von Rötung. Schwellungen? Ja, Wunde? Ringförmige? beim Erysipel könnte es eine offene Wunde sein, ja. Und was empfehlen Sie bei der Patientin nach der Behandlung? Nach der Behandlung empfehle ich die Patientin, empfehle ich die Patientin, wenn wieder eine neurologische Symptome oder Arthralgie hat, empfehle ich ihr eine Kontrolluntersuchung. Regelmäßig beim Hausarzt besuchen. Nicht regelmäßig, aber Versorgeuntersuchung. Impfung. Impfung, gibt es keine Impfung gegen Lyme-Borreliose, Impfung gegen FMSE. Aber wenn er in einem endemischen Bereich wohnen, empfehle ich ihr Impfung. Ist diese Krankheit Meldepflicht? Ja, diese Krankheit ist Meldepflicht. Wir müssen mitteilen. Welche Amte melden Sie? Landratsamt. Gesundheitsamt. Landratsamt. O da Landratsamt'ın içinde Und ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Und